Den Massenmedienmeldungen zufolge berief am 1. November auf den Gwanghwamun-Platz vor dem Blauen Haus das südkoreanische Federkomitee für großen Bürgermarsch zur Amtsenthebung von Park Geun-hye vom 12. November, das aus 29 Bürgerkampforganisationen besteht, eine Pressekonferenz ein und veröffentlichte ein Ultimatum gegen die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye. Das Komitee unterstrich, dass Park Geun-hye als Verantwortliche für die gegenwärtige politische Krise bis 12 Uhr des kommenden 12. November freiwillig vom Präsidentenamt zurücktreten und sich die regierende Partei der Neuen Welt sofort aus eigener Initiative auflösen solle. Im Ultimatum appellierte die Organisation dazu, als eine gesamtnationale Aktion um 12 Uhr vom 12. November überall in Südkorea, einschließlich der Kirchen, Kapellen und buddhistischen Tempel, die Alarmglocke für die Demokratie ertönen zu lassen und somit den entschiedenen Willen des Volkes zur Amtsenthebung von Park Geun-hye zu demonstrieren. Über 50 Organisationen, darunter auch der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften und der Generalverband der Bauernräte, hielten am 1. November auf dem Chonggyecheon-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ab und traten in einen politischen Sitzstreik ein. Sie hoben hervor, dass ab 1. November jeden Tag in Seoul und landesweit die Kerzenkundgebungen für den Rücktritt von Park Geun-hye stattfinden würden und riefen alle Bürger dazu auf, durch den Volksaufstand vom 12. November der Präsidentin Park Geun-hye den Befehl der Bevölkerung zum Rücktritt zu erteilen.